Herzlich willkommen zu Tonis Plauderecke. Heute mit Erik an der Technik und mir, Liman, am Mikrofon. Und was euch heute erwartet, erfahrt ihr in ungefähr 4 Minuten. Heute erzählen wir euch, was die Stars so treiben. Außerdem lesen wir wieder aus dem Koalitionsvertrag vor und wir geben euch einen Karlauer zum Besten. Musik spielen wir natürlich auch noch und damit geht's hier bei uns auch weiter. Как от её не уйти? И не стоит внутреннего

bereits in der letzten Folge vorhergesagt wurde, machen wir heute weiter mit dem Koalitionsvertrag. Neuverschuldung stoppen und Schuldenstandsquote senken. Solide Finanzen mit ausgeglichenen Haushalten sind für uns unerlässlich. Die Neuverschuldung wollen wir dauerhaft stoppen, die Schuldenstandsquote senken und dabei die Investitionskraft von Bund, Ländern und Kommunen sicherstellen. Nur so werden wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkeln gerecht. Wir sind uns einig, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, ein wirksamer Steuervollzug und die konsequente Einhaltung der Schuldenbremse für die Sicherung der Einnahmen und der Handlungsfähigkeit des Staates unerlässlich sind. Mit einer soliden und gerechten Haushaltspolitik schaffen wir auch weiter die Voraussetzungen für eine stabile Währung, für Wachstum und sichere Arbeitsplätze. Wettbewerbsfähigkeit stärken und Investitionen erhöhen. Wir sehen Deutschland Chancen, in einer mittelständisch geprägten und international wettbewerbsfähigen Wirtschaft, deren Kern auch weiterhin eine moderne, dynamische Industrie ist. Unser Land braucht Exportstärke und eine von Investition und Kaufkraft getragene wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen verlässliche Rahmenbedingungen schaffen mit der Investition, damit die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft gestärkt werden und sie mit gut qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hochwertige Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten kann. Es ist uns gelungen, die Lohnzusatzkosten unter 40% zu halten. Regeln für die Finanzmärkte, Schutz für Steuerzahler und Sparer. Unser Grundsatz heißt, kein Finanzmarkt, kein Finanzprodukt, kein Finanzmarktakteur ohne Aufsicht. Wer große Risiken eingeht, muss auch die Haftung übernehmen. Das sind die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen daher die vorrangige Haftung von Eigentümern und Gläubigern der Banken, das besondere deutsche Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken hat in der Finanzkrise zur Stabilität beigetragen. Wir wollen es sichern. Die Einführung einer Finanztraktionssteuer auf europäischer Ebene stärkt die Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Krise und an den Zukunftsaufgaben von Wachstum und Beschäftigung. Ja, das war, wie gesagt, nur der Anfang. Wir lesen in der nächsten Folge weiter aus dem Vertrag vor. Und nächste Woche geht's unter anderem weiter mit dem Mindestlohn. Things to say. just one way. I think I'm headed to Baltimore. I've got all those things to say. Like, who needs their winter hat and glove and coat? I used to sip this, but now I don't. Still winter hat and glove and coat. I used to sip this, but now I don't. der Karlauer der Woche. Heute. Wenn du wissen willst, wie spät es ist, dann geh doch in den Urwald. Isolation. Perhaps I wonder what it would be like for everything inside me that's denied and unknown to be revealed. But I'll never know. I live my life in hiding. My survival depends on it. Und jetzt die Nachrichten. Nordkorea richtet Yang Song-taek hin. Berlin kritisiert Kim Jong-un für Todesurteil. Der entmachtete Onkel des nordkoreanischen Herrschers Kim Jong-un ist nach offiziellen Angaben wegen Hochverrats hingerichtet worden. Ein Militärtribunal habe Yang Song-taek am Donnerstag zum Tode verurteilt, berichteten die Staatsmedien. Das Urteil sei sofort vollstreckt worden. Yang habe parteifeindliche und konterrevolutionäre Handlungen begangen, um die Führung unserer Partei, des Staates und des sozialistischen Systems zu stürzen. Der 67-Jährige, der lange als graue Eminenz des Regimes galt, habe seine Taten gestanden. Südkorea und China äußerten sich angesichts der Vorgänge in Nordkorea besorgt. Aus Deutschland kam Kritik. Die Todesstrafe ist nach Sicht der Bundesregierung kein angemessenes Mittel der Strafe, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes Martin Schäfer in Berlin. Yang wurde vorgeworfen, bereits seit dem Tod des früheren Machthabers und Vaters von Kim Jong-un, Kim Jong II., im Dezember 2011 auf die Machtübernahme hingearbeitet zu haben. Er wurde in den Medien als Verräter und abscheulicher menschlicher Abschaum, der schlimmer als ein Hund war, beschimpft. Bis vor kurzem war Yang noch Vizevorsitzender der mächtigen nationalen Verteidigungskommission gewesen und hatte enge Kontakte zu China unterhalten. Weiter wurden ihm Fraktionsbildung, Korruption, Verschwendung von Devisen, unzüchtiger Umgang mit mehreren Frauen, Spielsucht und Ausverkauf von Rohstoffen an China zur Last gelegt. Südkorea sorgt sich besonders um die Stabilität im weithin abgeschotteten Nachbarland. Wir werden uns auf alle Eventualitäten vorbereiten, sagte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums in Seoul nach einem Treffen von Ministern und Sicherheitsberatern. SPD-Mitgliedervotum. Wie es nach einem Nein weitergehen könnte. Sollten die SPD-Mitglieder einer großen Koalition nicht zustimmen, werden die Karten in Berlin neu gemischt. Zunächst könnte die Union noch einmal Sondierungen mit den Grünen aufnehmen. Theoretisch könnten auch SPD, Linke und Grüne über eine Regierungsbildung verhandeln. Das hat die SPD aber ausgeschlossen. Sollten mögliche Sondierungen scheitern, würde die Lage kompliziert, da Angela Merkel als geschäftsführende Bundeskanzlerin nicht die Vertrauensfrage stellen kann, müsste eine Kanzlerwahl auch ohne parlamentarischen Mehrheit stattfinden. Die Voraussetzungen und der Ablauf der Wahl zum Bundeskanzler sind in Artikel 63 des Grundgesetzes geregelt. Darin heißt es, der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. Den dann mit der relativen Mehrheit gewählten Kanzler einer Minderheitsregierung hat der Bundespräsident binnen 7 Tagen entweder zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen. Gauck müsste also entscheiden, ob er eine Minderheitsregierung im Amt lässt oder den Weg für Neuwahlen freimacht, indem er den Bundestag auflöst. Wird der Bundestag aufgelöst, muss innerhalb von 60 Tagen neu gewählt werden. Kurioser Zwischenfall in Krankenhaus. Die tödlichste Uhr aller Zeiten. Eine auf Deutsch eingestellte Uhr in seinem Zimmer hatte einen Patienten in Großbritannien zu Tode erschreckt. Als er die Abkürzung DIE für Dienstag sah, glaubte er, sein Leben sei zu Ende, weil to die auf Englisch sterben bedeutet. In dem ungewöhnlichen Fallbeispiel aus dem Medizineralltag, der am Donnerstag im Fachblatt British Medical Journal erschien, heißt es, der Patient habe sich besorgt an seine Ärzte gewandt und gesagt, die Uhr sagt mir, dass ich sterben muss. Als wir zur Wand schauten, sahen wir tatsächlich das Wort die, sagten die Rheumatologen Stuart Carter und Fiona Fessrop vom Royal Hallamshire Hospital in Sheffield. Wir fanden heraus, dass die Funkuhr auf Deutsch eingestellt war und die Abkürzung für Dienstag zeigte. Die Ärzte konnten ihren Patienten umgehend helfen. Wir haben schnell ein paar Tasten gerückt und die englische Abkürzung Q für Tuesday eingestellt. Zum Glück war es für den Patienten noch lange nicht Zeit zu sterben. Ich ramène des Schlags, ils ont Sida qui baisse ta mère. You know how we roll. Capo, capo. Everybody wanna know what's next when they give a madman a microphone. We keep it poppin', poppin', music keeps you humpin', humpin'. What's next when they give a madman a microphone? King, king, king. Solo France, we schlass, we eh. Solo, eh. Je suis so bouillant. King, king, king. Gabba, gabba. Microphone. Poppin', poppin'. We keep it poppin', poppin', music keeps you humpin', humpin'. Gabba, gabba. Poppin', poppin'. Music keeps you humpin', I like, keeps you, keeps you. I rap like no one out there can fuck with me. die Star-News des Tages. Am 10. Mai des kommenden Jahres treten in Kopenhagen Bands und Musiker aus ganz Europa beim Eurovision Song Contest gegeneinander an. Doch bevor es soweit ist, sucht Ich-und-Ich-Sänger Adel Tawil vorher nach noch den deutschen Beitrag. 7 der 8 Teilnehmer des Vorentscheids stehen jetzt auch schon fest. Nachdem schon bekannt war, dass der Frontmann von Unheilig an den Start gehen wird, gibt es jetzt noch weitere Teilnehmer, die unbedingt für Deutschland im europäischen Vergleich antreten wollen. Diese sind der Berliner Sänger Das gezeichnete Ich, die junge Sängerin Madeleine Juno, die Folktronic-Pop-Musikerin Marie-Marie, die Rock'n'Roll-Band The Baseballs, worüber ich mich persönlich sehr freuen würde, die Shanty-Pop-Band Santiano und Sängerin Oceana. Ein weiterer Startplatz wäre dann sogar noch frei. Ich glaube, ich melde mich da mal an. Bei der Auswahl kann man ja schon gespannt sein, wer für Deutschland nach Dänemark fährt. Am 13. März 2014 fällt dann in einer Show die Entscheidung, wer das dann sein wird. Seit der Veröffentlichung ihres 4. Studioalbums Four im Jahr 2011 warteten Beyoncés Fans vergeblich auf ein Nachfolgealbum. Ihrem Ärger über die lange Wartezeit machten ihre Anhänger bereits im Juni Luft und beschwerten sich mit bösen Twitter-Einträgen wie: Ich denke, unsere Enkel werden B's 5. Album erleben. Doch jetzt folgt eine Riesensensation. Mit dem simplen Wort Überraschung versetzte Beyoncé ihre Fans auf der ganzen Welt wahrscheinlich in Ekstase. Auf Instagram postete sie einen Kurzfilm. Dieser zeigt den Titel der nun fertigen 5. Platte und einen Zusammenschnitt vieler Musikvideos. Der Superstar veröffentlichte das erste Visual-Album. Jeder der 14 Songs auf dem Album hat bereits einen Videoclip, 3 weitere Musikvideos inklusive. Das neue Studioalbum von Beyoncé stand ohne jede Vorankündigung über Nacht bei iTunes zum Kauf. Darauf zu hören gibt es gemeinsame Tracks mit Jay-Z, Drake und sogar mit Töchterchen Blue Ivy Carter, die erst ein Jahr alt ist. Auf Facebook richtete sich Beyoncé mit einem Videoclip an die Fans und verriet ihre Beweggründe, die zu diesem Album führten. Musik ist mehr als das, was man hört. Ich wollte, dass die Leute die Songs zusammen mit der Geschichte hören. Und das waren die Star News für heute. We'll be right back. Die dritte Folge von Tonis Plauderkasten ist leider fast schon vorbei. Beim nächsten Mal erzählen wir euch wieder, was die Stars so treiben. Wir lesen euch aus dem vielleicht künftigen Koalitionsvertrag vor und wir geben euch natürlich wieder einen Karlauer zum Besten. Wir verabschieden uns mit einem letzten Song, Alice in Horrorland. Bis dann, man hört sich.